Angesichts der Gewalt und der Unruhen der letzten Nacht und wegen der Gefahr für Personen und Besitztümer übe er sein Recht, aus dem Notstand auszurufen, teilte Steve Stenger mit, der County Executive, eine Art Landrat von St. Louis County. Der Grund dafür: nach einem Tag voller meist friedlicher Demonstrationen war es letzte Nacht zu mehreren Schießereien gekommen. Ein 18-jähriger Mann eröffnete nach Angaben der Polizei das Feuer auf eine Zivilstreife und wurde daraufhin von den Beamten niedergeschossen. Gegen Tyrone Harris wurde mittlerweile in 10 Punkten Anklage erhoben. Die Kaution wurde auf $250.000 festgelegt. Er liegt im Krankenhaus. Sein Zustand wird als kritisch beschrieben. Die Polizisten, die auf ihn geschossen haben, sind vorläufig vom Dienst freigestellt. Harrises Vater sagt, sein Sohn sei unschuldig und habe keine Waffe bei sich gehabt. Die Polizei dagegen sagt, Harris habe eine gestohlene halbautomatische 9mm Pistole benutzt, um auf die Beamten zu schießen. Außerdem veröffentlichte sie Fotos von Einschusslöchern am Auto der Polizisten. US-Justizministerin Lynch sagte, sie verurteile die Gewalt gegen die Gemeinde von Ferguson aufs Schärfste. Und zwar auch die Gewalt gegen Polizeibeamte.